verstehen. Ich wollte dich gerne wiedersehen. Mit dir zu lachen war so schön. Du, wenn ich dich heute wiedersehe, dann tut es immer noch so weh. Verzeih mir, wenn ich vor dir steh. Hey du, glaub mir, es tut mir wirklich leid. Ich hab es echt nicht so gemeint. Ich habe nächtelang geweint. Du, kannst du mir in die Augen sehen? Mir verzeihen, ich versteh. Mit mir lachen, mit mir gehen. Du, komm zurück. Lass mich nicht allein. Du, komm zurück. Ich will bei dir. Einmal deine Hand, wir reisen durch das ganze Land. Allein verliere ich den Verstand. Du, glaubst du, es wird nochmal passieren? Oder muss ich erst kapieren, dass wir uns aus den Augen verlieren? Denkst du, es Wunden heilen dann? Mit den Jahren irgendwann fängt die Zukunft wieder an. Du, auch wenn du jetzt gehen willst und für mich auch nichts mehr fühlst, warte ich auf dich, bis mein Herz erschmilzt.